Wölferadio Spezial. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren sozusagen Spezialausgabe in Zeiten der Corona-Krise. Und freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Wölferadio. Wir sind natürlich alle sehr gespannt. Samstag 15.30 Uhr geht's wieder los mit der Bundesliga und der Partie unter anderem unseres VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Aber natürlich kann es an so einem Wochenende nicht nur um das Thema Fußball gehen, kann es nicht nur darum gehen, dass der Ball entsprechend wieder rollt, sondern natürlich auch die anderen Aspekte. Denn das Ganze, und das wissen wir ja auch über die vergangenen Wochen und Monate, dass das sehr, sehr umstritten ist, was da gerade passiert und dass auch da unterschiedliche Meinungen grassieren, ob denn wieder gespielt werden sollte und unter welchen Rahmenbedingungen gespielt werden sollte, ob das, was da gerade passiert von Seiten der DFL und der Vereine, dann tatsächlich auch der Königsweg ist. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, bin natürlich auch mit gemischten Gefühlen unterwegs und kann das für mich gar nicht alles so richtig beantworten und einordnen, weil natürlich auch verschiedene Seiten da verschiedene gute Argumente haben. Und ja, diese Diskussion möchte ich heute Abend gerne so ein bisschen weiterspinnen und das Ganze ja auch mit Fans, mit VfL-Fans besprechen und habe mir wieder sozusagen meine Kitchen Gang eingeladen. Und das sind beides Wolfsblock-User. Und da begrüße ich zum einen erstmal den Wolfsblock-User Schnitzolaus. Grüße. Guten Tag. Und auch mit dabei mal wieder ist Wolfsblock-User Wolle Grün. Ja, grüß dich, Lenny. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid und bei diesem ja durchaus kontroversen Thema Fortsetzung der Bundesliga unter den ja jetzt mittlerweile bekannten Rahmenbedingungen ja ein bisschen mit mir auch diskutieren wollt, ein bisschen sprechen wollt, eure Meinung auch kundtun wollt bei der ganzen Sache, weil ich glaube, das ist durchaus stellvertretend auch für die beiden Strömungen so ein bisschen pro-kontra, was da auch gerade in den Fanlagern, ich sag mal jetzt deutschlandweit bestimmt auch passiert. Und das würde ich gerne nochmal besprechen, um auch mal jetzt die Hörer nochmal abzuholen, die Wölferadio-Hörer. Es ist ja so, dass die DFL ein Hygienekonzept und ein, ja, ich sag mal, Verfahrenskonzept erarbeitet hat, wo dann jetzt letztendlich die Politik dann auch zugestimmt hat und gesagt, okay, unter diesen Rahmenbedingungen könnt ihr Fußball spielen. Das sind unter anderem sehr, sehr aufwendige Tests, die da gemacht werden müssen, sehr, sehr häufige Tests, ob die Spieler an Corona erkrankt sind. Das sind Quarantänemaßnahmen, wenn denn Spieler festgestellt worden sind, dass sie erkrankt sind, wie es zum Beispiel jetzt ja auch bei Dynamo Dresden der Fall gewesen ist. Und natürlich auch so Geschichten wie jetzt auch Verhaltensweisen rund ums Stadion, was da gemacht worden ist. Ja, Stichwort Geisterspiel ist natürlich das prägnanteste, aber natürlich Spiele ohne Zuschauer ist das, was, ja, ich sag mal, das Gebot der Stunde ist, in Anführungsstrichen, und uns wahrscheinlich auch noch über mindestens den Rest der Saison auch begleiten wird. Schnitzolaus, einmal deine Einschätzung generell. Wie geht's dir damit, Fußball? Ein bisschen freue ich mich ja schon irgendwie darauf. Weil eigentlich, wenn sie dann wieder mal ein bisschen spielen, zwar ist es zwar ohne Zuschauer, aber irgendwie so ein bisschen Stück Normalität haben wir dann auch wieder. Dann zumindest am Fernseher, nicht unbedingt im Stadion dann. Okay, ein paar wenige sind ja wahrscheinlich dabei, aber eher funktionell, nicht als Fan. Nö, aber ich habe jetzt erstmal soweit kein Problem damit, dass die wieder auf den Platz gehen und kicken. Ja, Wolle, the show must go on. Da habe ich darauf gewartet, das sind natürlich auch 3 Euro. Aber Wolle, wie geht's dir? Also jetzt mal so grundsätzlich, dass der Ball wieder rollt. Ja, grundsätzlich, dass der Ball wieder rollt, finde ich jetzt nicht verkehrt. Es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Diskussion, weil ja noch zu viele Maßnahmen offen sind, was jetzt so also andere Gewerbe betrifft, ne, Kindergärten, da kommen wir ja noch später zu. Es ist schwierig. Ich freue mich natürlich, dass der Ball wieder läuft. Ich freue mich, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Aber ja, grundsätzlich ist die Freude ein bisschen dahin, wenn so gar kein Publikum und gar keine Emotionen hochkommen. Also ich bin wirklich sehr gemischt. Eher hätte ich noch 2-3 Wochen gewartet und dann ein Konzept vorgelegt, wo auch vielleicht ein bisschen mehr Emotionen dabei sind. Also noch ein bisschen die Phasen abwarten, die auch von der Bundesregierung ja so vorgegeben wurden, ne? Dass man Lockerungen Stück für Stück zulässt und dadurch dann vielleicht hätten wieder anfangen können, wenn denn auch Zuschauer, auch im geringen Maße, aber zumindest Zuschauer erlaubt gewesen wären, dass wenigstens ein bisschen Emotion aufkommt. Also da hake ich gleich mal nach. Das heißt, du hättest unter den bisherigen Bedingungen, Wolle, hättest du nicht gespielt? Ich hätte noch gewartet, ja. Gut. Ich hätte gewartet, bis es im Konzept, bis ein Konzept möglich gewesen wäre, dass man nur noch ein Zehntel der Kapazität des Stadions vielleicht reingelassen hätte. Wobei es ja natürlich... Wir kommen ja im Laufe des Tages, im Laufe der Sendung kommen ja noch dazu, die Argumente, die auch denn dafür gesprochen hätten. Aber ja, das wäre jetzt erstmal meine Meinung. Ne? Es gibt ja aber natürlich schon eine Vorgabe, die man auch, die auch nicht in drei Wochen anders sein wird. Und zwar, dass ja die Großveranstaltungen bis Ende August war es, meine ich, nicht möglich sind. Von daher müsste man ja warten bis September, dass man auch ein paar Zuschauer reinlassen dürfte. Ja, ne? ist ja richtig. Es ist also, ein Fakt, sag ich mal, ne? Ich sag mal, es ist für mich so eine Geschichte, wenn wir jetzt gleich in die Diskussion einsteigen. Ein Stadion kann man aus meiner Sicht so gut organisieren, dass man dort, sagen wir mal, 2000 Zuschauer hätte in jedes Stadion reinlassen können und keiner hätte sich infizieren können. Es ist eine Freiluftveranstaltung, es sind Reihen, es sind Absperrungen, es sind feste Sitzplätze, die man belegen kann, wo man sagt, da bleibst du sitzen. Also sprich Stehplatzbereich, Ultrabereich, sowas, also Ultra-Stehplatzbereich gibt es nicht. Man hätte aber im Stadion es so organisieren können, dass man eine gewisse Anzahl Menschen reinholt. Natürlich, eine Großveranstaltung ist ja nicht gleich Großveranstaltung. Also eine Messe oder andersrum gesagt, ein Konzert in der Halle ist vom Ansteckungsrisiko natürlich was ganz anderes als draußen in der frischen Luft in einem Stadion. Da muss man schon ein bisschen individueller gucken, wo sind die Risiken höher und wo sind sie geringer und nicht pauschal sagen, jede Großveranstaltung ist unnütz. Also das finde ich, ne? Eine Leichtathletikveranstaltung kann man auch in einem 80.000 fassenden Stadion in Berlin auch stattfinden lassen, wenn man dann halt anstatt 80 nur 5 oder 10.000 reinlässt und die allesamt voneinander getrennt dort positioniert. Würde auch gehen. Okay, naja gut, aber die müssen ja irgendwie da hinkommen. Nur 4 Wochen. Also, ja, Entschuldigung, Wolle, aber und Sebastian, aber die müssen da ja auch irgendwo hinkommen. Also in Wolfsburg weiß ich, dass da alle mit dem Auto bis direkt vor das Stadion fahren. Aber in Berlin ist das ja nicht der Fall. Also die müssen ja, also wie willst du in Anführungsstrichen 10.000 Leute unter den gegebenen Umständen durch die Stadt manövrieren? Naja, du hast heute auch schon im Stadtverkehr und im Berufsverkehr dort mehrere 10.000 Leute. Das ist natürlich unter Einhaltung sämtlicher Regeln. Musst du dann zusehen, wie du da hinkommst. Also das ist jetzt, ich habe jetzt mal eine Zahl genannt, auch wenn es, wie gesagt, 10% der Kapazitäten wären oder 5%, dann hast du immer noch mehr Zuschauer im Stadion als in der Kreisliga. Also in der Kreisliga hast du mehr Emotionen auf dem Platz, wenn dort 50 Leute am Rand stehen, als in einem Stadion mit einem Geisterspiel, wo wirklich nur eine Bank noch applaudiert und das ist trostloser geht's gar nicht. Also, ja, dann lass es uns auch gleich sein lassen, könnte man ja auch sagen. Dann lass es uns auch sein lassen. Wenn es alles so trostlos ist. Dann gehen sämtliche Fernseher ein. Also ich meine, es gibt ja viele Leute, denen ist das relativ wurscht, was die Emotionen betrifft. Die wollen nur das Spiel sehen und wollen FC Bayern feiern. Aber manche Leute stehen halt auf Emotionen. Und für mich ist es so, wenn man jetzt eine Regelung gefunden hätte, in Freiluftveranstaltungen sagen alle Virologen, alle, da sind sich alle einig, in der frischen Luft mit einem Abstand von 2 Meter, 1,5 Meter, ist das Ansteckungsrisiko äußerst gering. Deswegen darf man auch wieder in 2 Meter Abständen in der Stadt rumlaufen und Eis essen. Das ist ja eine der Lockerungen. Warum soll man das dann nicht auch im Stadion machen können? Wiederum ist es nicht erlaubt, in Kaufhäuser größer 800 Personen die Leute reinzulassen, weil man einfach weiß, dass diese riesen Kaufhäuser mit engen Fahrstühlen, engen Rolltreppen etc. Einfach, ja, und wenig Zirkulation, wenig Luft, die Viren, die stehende Luft, das hast du halt in einem Stadion nicht. Und deswegen finde ich, grundsätzlich sollte man immer so entscheiden, wie es die Gefahrenlage zulässt. Und im Stadion ist die Gefahrenlage nun einfach geringer als beim Handball oder beim Eishockey, wo man in der Halle ist wo man auch nicht für Durchlüftung sorgen kann, weil sonst frieren sich unter Umständen die Handballprofis oder die Sportler dort in den Hintern ab, wenn es dumm läuft oder erkälten sich. Aber im Stadion ist, im Fußballstadion ist das halt was völlig anderes. Und deswegen ist es in Ordnung, dass man das zulässt, aber wenn mit einer gewissen Kapazität an Zuschauern. Wäre mein Vorschlag gewesen. Okay, ich glaube, es gibt trotzdem ein paar offene Stadien in der Bundesliga, wo trotzdem dicke Luft herrscht. Auf Schalke zum Beispiel, wenn sie das Dach zu machen. Ja. Aber Schnitzelaus, weil du das vorhin so betont hast auch, den Aspekt, von wegen du freust dich, dass das wieder losgeht, also so ein bisschen, so soll es dann letztendlich auch sein. Wie erklärst du denn das? Ich sag mal jetzt tausenden Eltern, die darauf warten, dass ihre Kinder nicht mehr in die Kita oder wieder in die Kita dürfen, aber während auf der anderen Seite da gegrätscht, Zweikämpfe auf den Rasen gerotzt, im Zweifel, auch wenn sie es nicht sollen. Ja, ich rede jetzt nicht von den Kindergartenkindern, sondern von den Fußballprofis. Das ist doch eine, um jetzt mal diesen Aspekt, den ich gerne mit euch besprechen wollte, und also diesen gesellschaftlichen Aspekt auch, das ist doch Humbug, oder nicht? Humbug würde ich nicht sagen. Es ist natürlich egal wie rum, immer schwer sowas zu entscheiden. Beim Fußball ist ja wirklich so, die werden jetzt ja wirklich alle regelmäßig getestet. Dadurch ist eigentlich die Chance sehr, sehr, sehr gering, dass wenn die da aufeinandertreffen, sich da irgendwie auch gegenseitig anstecken können. Ja, aber warum testen wir denn dann nicht alle Kindergartenkinder? Warum testen wir nicht die Kindergartenkinder? Das würde ich gerne mal wissen, Schnitzelaus. Warum testen wir denn nicht die Kindergartenkinder, die Schulkinder? Ist das nicht wichtiger als eine Horde Profis? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt kein Problem mit. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, weil die Kindergärten nicht oder geprüft werden, die ganzen Kinder oder auch in den Schulen, dass man das bei den Fußballern auch nicht machen soll. Kann ich natürlich nicht sagen. Aber man muss auch manchmal mit Fakten leben und kann da nicht immer alles gleich machen. Das klappt einfach nicht. Dafür gibt es auch viel zu viele verschiedene Meinungen. Ja, und vor allen Dingen, meine Frau ist Erzieherin, unsere Frau und Basti, ne? Und also unabhängig davon, was die von Beruf sind, aber eins ist auch Fakt, in einem Kindergarten wiederum, wo man weiß, dass die Kinder zwischen, keine Ahnung, anderthalb und sechs Jahren, fünfeinhalb Jahren, die haben ganz andere Hygiene, Maßstäbe. Die haben ihre Hände im Mund, die erfahren sich selbst, patschen einem im Gesicht rum, sabbern in Anführungsstrichen vieles an. So, und da ist natürlich ein Infektionsrisiko ein bisschen was anderes als vielleicht Fußballprofis. Natürlich rotzen die auch auf dem Platz und natürlich führen die Zweikämpfe. Alles unbestritten. Aber das, finde ich, ist zum einen mal ein Vergleich, der hinkt. Also das kann man schon mal nicht vergleichen. Und das Nächste ist für mich noch, da wiederum, Fußballprofis sind ja stellvertretend für eine gesamte Branche. Also das heißt, die gehen ihrem Beruf nach, um das dahinter dann die Mitarbeiter bezahlt werden können, sei es bei den Fernsehsendern, sei es in den Vereinen selbst, sei es in allen beteiligten Branchen, die von diesem Fußball halt leben. Und diese 11 Akteure da pro Verein oder pro, ne, das sind nun mal diejenigen, die stellvertretend für eine gesamte Branche dort agieren. Und genauso wie man hier vielleicht auch sagt, jetzt lasse ich mal wieder zu, einen Friseur aufzumachen, oder andere Lockerungen, ist es durchaus in Ordnung, dass man auch diese Branche dann wieder auflockert. Ja, aber hast ja da gar keine einheitliche Meinung. Ich erinnere an den Fall Verstrate, der gesagt hat, wenn die Bundesligaspieler geheim abstimmen dürften, ob sie wieder spielen wollen oder nicht, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen als jetzt im Moment. Die haben halt einfach alle Schiss, dass sie dann sozusagen am Pranger stehen, beziehungsweise ja den Vereinen dann vielleicht, oder viele haben Schiss, sagen wir es mal so. Wenn ich da so nach Berlin gucke und mir einen Kalou angeguckt habe, da hat er wahrscheinlich keinen Schiss vor irgendwas. Ja, aber du hast natürlich eine Situation, dass du das, was du jetzt gerade sagst, gar nicht belegen kannst, denn du unterstellst einfach, die wollen alle wieder Fußball spielen. Naja, ich unterstelle, dass diese Leute stellvertretend für eine Branche spielen müssen. Also ich bin mir sicher, Ein Kollegen von uns, ich gehöre selber dazu, bin auch in einer erweiterten Risikogruppe, kann man sagen, oder Risikogruppe. Ich meide auch Kontakte und es gibt sicher viele Leute, die jetzt bei VW jetzt hier in der Fertigung oder im Büro oder sonst wo arbeiten und auch sich denken, ja, ich will es auch nicht unbedingt bekommen. Aber nun, weil jetzt wird es wieder angefahren, jetzt wird mit Schutzmaßnahmen wird dafür gesorgt, dass diese Wirtschaft und das Ganze wieder mal in Gang kommt. Denn das muss ja bei aller... Ich bin ein sehr sozial eingestellter Mensch und ich bin absolut einer, der eher zu Hause bleibt und vorsichtiger ist, also auch wegen der Mitmenschen, um deren Gesundheit nicht zu gefährden. Aber so langsam muss das Ganze wieder anfangen. Und wenn du siehst, unsere Zahlen hier in Deutschland sind relativ stabil. und auch trotz der ersten Lockerungen bleiben sie stabil. Das heißt, wir haben es scheinbar begriffen, welche sind die Haupteinflussgeber. Und die Haupteinflussgeber sind nun mal Sachen, dass man in geschlossenen Räumen nicht auf so eine nahe Distanz gehen soll. Und wenn man das versucht zu vermeiden, dann kann man auch wieder Fußball gucken. Also, gut, dass du sagst, weil jetzt waren wir gerade so ein bisschen gesellschaftlich allgemein am Abdriften. Wollte das natürlich noch mal ein bisschen zurückschieben auf den Fußball an sich, Schnitzel aus, wenn du einmal sagen könntest, ich meine, jetzt wird wieder gespielt, die Lobbyarbeit, die hat da offensichtlich funktioniert von dieser Branche. Wie siehst du denn die Sonderrolle Fußball in Deutschland? Also offensichtlich hat er ja eine. Sicherlich, ist natürlich der populärste Sportzweig, ne? Sehr eindeutig, sieht man ja daran, was an Geld reingepumpt wird und wie sehr das in der Diskussion ist. Nicht nur in den Medien, klar, wird auch gerne einiges sicherlich mal übertrieben, aufgebauscht, aber bei den Fans ist das natürlich auch, oder komplett in der Gesellschaft ein großes Diskussionsthema, sicherlich mehr als Eishockey oder Hallenheimer. Eins ist natürlich klar, dass sportlich gesehen oder dieser sportliche Erfolg, den man da erreichen kann jetzt noch, wie die Meisterschaft oder ein Klassenerhalt, ist sicherlich nicht mehr so, wie wenn jetzt komplett alles Publikum da wäre. Aber das ist auch das, was ich aber letztendlich finde, ist es schon mal gut, dass sie erstmal wieder spielen, um ein Stückchen Normalität für so viele interessierte Fans herbeizuführen. Da sprechen wir genau, was das auch bedeutet, auch nochmal gleich drüber mit den Fans, aber da du jetzt schon so galant übergeleitet hast, diesen Aspekt wollte ich natürlich neben dem gesellschaftlichen auch mit euch mal so abgekaspert haben, nämlich das Sportliche. Wolfgang, was ist für dich der Corona-Titel oder der Corona-Meister oder der Corona-Abstieg oder der Rest der Corona-Saison jetzt überhaupt wert, sportlich gesehen? Ist das nicht Wettbewerbsverzerrung? Ich spitze es jetzt mal zu. Corona ist eine Situation, was ist der Realschulabschluss, das Abitur noch wert? Was ist ein Jahresabschluss wert, wenn man jetzt einen Verlust beschreibt als Unternehmen? Was ist, Corona hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Und das alles, was in diesem Jahr passiert, außergewöhnlich oder anders ist, das ist unbestritten. Das heißt, auch der Titel, der dieses Jahr vergeben wird, ist ein Titel, wo man weiß, ist halt in der im Corona-Jahr entstanden. Also im Endeffekt sportlich ist es für mich, ich glaube, wenn die anfangen, Fußball zu zocken und wenn die Bock haben, dann spielen die auch ohne Publikum und dann spielen die auch richtig. Und wenn die das 2-3 Mal machen, 4 Mal machen, in jedem Training hast du Emotionen. Also sportlich, glaube ich, wird sich das gar nicht so stark unterscheiden. Also warum soll Lewandowski jetzt schlechter spielen, nur weil keiner im Stadion ist oder was, ne? Das glaube ich nicht. Aber es wird halt, das Ganze wird wieder, das große ganze Fußball wird dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen geerdet. Vielleicht ist das auch wieder ein Grund, um zu sehen, auf der einen Seite ist es ein Grund für uns, gerade Wolfsburger, zu erkennen, wie geil das eigentlich ist, wenn man ins Stadion gehen kann. Also bewegt euren Arsch in der Zeit nächstes Jahr, wenn es wieder geht, alle ins Stadion. Weil jetzt merkt man erst, wie toll das und was für ein Privileg das für so eine Stadt ist wie Wolfsburg, dass wir da bei den Großen mitspielen können. Also das ist das eine große Erkenntnis. Und sportlich gesehen, das war ja die Frage, ne? Oder genau. Also was ist es wert, was jetzt noch gespielt? Genau, aber da kann Sebastian ja vielleicht mal gleich mal übernehmen und sagen, was ist es denn wert, also aus deiner Sicht? Also jetzt hatten wir heute die große Diskussion, das ist vertagt worden, die DFL hat sich da nicht einigen können, gerade was das Thema Absteiger angeht, da so viel zum Thema Solidarität auch letztendlich, nach dem Motto Notfallplan, wenn es dann doch nicht funktionieren sollte und wir abbrechen müssen die Saison, dass dann die beiden Letztplatzierten einfach mal runtergehen und darüber gab es mega Ärger. Also letztendlich dann auch die Frage dann, wie viel sportlich ist das wert, was wir da jetzt auch ab Samstag erleben werden, Sebastian? Ja, da geht es jetzt erstmal natürlich um den Notfallplan. Jetzt sind wir natürlich erstmal in der Situation, dass erstmal Fußball gespielt wird. Ich denke mal, was da passiert, sollte dann irgendwie wieder abgebrochen werden. Ich glaube, die Diskussion brauchen wir in der Allgemeinheit, glaube ich, noch, ehrlich gesagt, noch gar nicht führen. Das geht echt ein bisschen zu weit. Wir müssen erst mal gucken, wie es ist, wenn wir starten im Fußball. Aber was ich schon mal gut finde, auch noch gut finde daran, dass wir jetzt wieder Fußball spielen, ist, das ist eine tolle Antwort für die ganzen Vereine, die sich ja unterschiedlich positionieren. Ne, das sieht man besonders in der dritten Liga, die alle, die Abstiegsbedrohten, würden am liebsten aufhören. abbrechen die Saison. Eigentlich letztendlich finanzielle Gründe und die Chance, nicht abzusteigen. Mannschaften, die sogar eher vielleicht aufsteigen könnten durch einen Saisonabbruch, sind auch dagegen weiterzuspielen. Finde ich, alles ist dann die beste Antwort zu sagen, ja, wir spielen Fußball. Dann entscheiden wir das nämlich sportlich, auch wenn die Stimmung nicht so toll ist. Aber ist es nicht so eine Nummer, ist es nicht so eine Nummer von wegen jetzt, wenn man, gerade wenn man ins Ausland guckt, Frankreich abgebrochen, bei den anderen Ligen weiß man es gar nicht, was dann da letztendlich noch bei um die Ecke kommt. Ist das nicht mit aller Gewalt übers Knie gebrochen und ohne die entsprechenden Risiken dann auch abschätzen zu können überhaupt, was Spätfolgen angeht, was Sachen angeht, die man jetzt ja gar nicht, ich sag mal, jetzt auch auf Corona-Tagesordnungsebene überhaupt abhandeln kann. Ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Und weil, Wolle, weil du da so vehement dafür gesagt hast, man kann ja auch das alles planen und einen gewissen richtigen Punkt dann auch umsetzen. Ich konstruiere jetzt mal ein Beispiel. Ne? Ein Spieler aufgrund dessen steckt sich da an und geht drauf. Wie kannst du das hinterher erklären? Also das ist jetzt natürlich jetzt der Worst Case und das ist auch ein bisschen unfair, sagen wir es mal so. Mhm. Aber natürlich ist das, also wir haben in Frankreich einen Fall gehabt von einem 20-jährigen Spieler aus der Ligue 1, der lag im künstlichen Koma und ist dem Tod gerade so von der Schippe gesprungen. So, jetzt wird einer angehustet oder bei der Rudelbildung am Samstag, steckt sich da an und da passiert so was Ähnliches und am Ende des Tages, Entschuldigung, liegt er unter der Erde. Also die Chance ist ja erstmal gering, dass das passieren kann, dadurch, dass die ja alle getestet werden. Die werden ja auch, haben ja alle vorher in einem Quarantänetrainingslager. Das heißt, die haben also kaum noch sozialen Kontakt. Verringert auch nochmal die Chance. In dem Fall, den du gerade geschildert hast, in Frankreich, da war das sicherlich bei Weiblen nicht so der Fall, sondern da ist es dann erst im Anschluss aufgefallen. Das heißt, die Chancen, dass sowas passieren kann, sind ja sehr gering. Klar, wenn dann sowas doch passieren sollte, erst jetzt so ein Extremfall, ist das natürlich schwer erklärbar, beziehungsweise wird das sicherlich erst recht medial ordentlich ausgehöhlt, das Thema. Naja, nicht nur das. Also, aber danke Sebastian, dass du antwortest für Wolle. Ich hatte eigentlich Wolle gefragt. Ja. Ich bin mal eingeschrieben. Ich bin persönlich der Meinung, dass, ich finde, wenn die jetzt innerhalb von einem Monat das durchziehen, also jetzt gehe ich hier ein bisschen zurück, davon, dass ich sage, es wäre besser gewesen, noch 3 Wochen zu warten. Vielleicht ist es auch gut, diese Saison schnell zu Ende zu bringen. Es gibt 3 englische Wochen, die gehen alle in Quarantäne. Das ist ein bisschen wie eine WM. Da sieht man mal seine Frau nicht und dann hört man mal wieder die Worte von Mickey bei Rocky. Punkt, Punkt, macht die Beine schwach, denn wer das noch kennt. Also im Endeffekt wird es so sein, dass die sich irgendwo einschließen. Die werden das nicht zulassen, wie in Dresden jetzt zum Beispiel, dass dort jetzt 2 Fälle hochgekommen sind. Also ich glaube, diese Schutzmaßnahmen, spätestens nach der Kalu-Affäre, wird definitiv, die werden größer sein. Also die werden darauf achten. Und wenn dort einer positiv getestet wird, dann ist der auch nicht mehr im Kader, dann ist der draußen. Dann hat er sich im Training verletzt und ist jetzt mal 2 Wochen in Quarantäne. So. Also ich glaube, die werden diese Saison zu Ende bringen und diese Frage, wenn jemand infiziert wird und der dann da stirbt, das ist eine Sache, also so, dann darfst du gar nicht, dann kannst du keine Lockerungen, die die Bundesregierung bislang verabschiedet hat, dann auch gutheißen, weil es kann bei jedem Einkaufsbesuch, bei jedem Friseurbesuch keine Ansteckung passieren und es kann jemand umkommen. Also diese 100%ige Sicherheit, die wirst du nirgends haben. Aber du musst nur mal irgendwann Lockerungen machen, sonst kannst du ja nicht ewig einschließen. Das funktioniert ja nicht. Okay. Das hätte man ja sogar 2015 sagen können, es darf kein Spieler mehr mit dem Auto irgendwo hinkommen. Zum Spiel oder so. Ja, es wäre gleiche Extremsituation. Ne, von daher, ich glaube, das der Extrem Vergleich hinkt ein bisschen, ehrlich gesagt. Das hinkt. Und wo der sich dann angesteckt hat, ob das ein Spiel war, oder irgendwo doch auf der Straße, beim Kiosk oder einer Tankstelle, das kann man ja sowieso nie nachweisen, das weiß man ja sowieso nicht, wo sich diese Menschen, diese Spieler dann vermutlich angesteckt hätten. Ach so, ich dachte, die sind alle in Quarantäne. Ja, deswegen sage ich ja, wenn sie in Quarantäne sind, dann dürfte es nicht passieren. Wenn es passiert, weiß man nicht, entweder haben sie die Quarantäne Vorschriften missachtet und haben sich aus dem Hotelzimmer abgehauen, oder also im Endeffekt kann es nicht passieren. So, und Also diese Diskussion, die finde ich zum Schutz der Spieler, das ist natürlich eine Diskussion, kann man führen, aber dann kann man sie auch zum Schutz der Bürger führen, dann darf man gar keine Lockerung machen. Okay. Ne? Dann muss man es so machen wie in Frankreich oder in Spanien, oder wo sie gesagt haben, Tür zu und ihr dürft nicht mal raus. Habe ich soweit verstanden? Dann gehen wir mal davon aus, also von dem Best Case, dass das eben genau tatsächlich die Früchte trägt, die sich Vereine und DFL auch erhoffen und die ihr auch beide ja nachvollziehbar findet. Wie sieht es denn aber aus mit dem sportlichen Wert? Also können die Spieler unter diesem Aspekt, Sebastian, überhaupt ihre Leistung auch abrufen? Also, und wie sieht es aus? Also Maximilian Arnold hat gesagt, er hätte gerne ein bisschen länger Vorbereitungszeit jetzt gehabt, bis wieder tatsächlich dann gespielt wird und auch ein vernünftiges Mannschaftstraining. Da gehen wir ja auch vom Thema Verletzungsrisiko bei so einer Geschichte. Wie beurteilst du das denn von der Warte? Okay, irgendwann, die Spieler haben sich auch privat ganz gut fit gehalten. Ich weiß nicht, ob da wirklich ein großartiges Verletzungsrisiko besteht oder ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Genauso kann es passieren. Die spielen los und manche bringen da tollen Fußball. In den Mannschaften funktioniert es dann vielleicht nicht ganz so gut. Und jeder wird dann entsprechend auch eine Ausrede haben. Meinetwegen Dresden fängt wieder an zu spielen und holt erstmal, keine Ahnung, gleich mal 6 Punkte in 2 Spielen, die sich aber darüber beschweren, dass sie kaum Zeit haben zum Trainieren. Dann werden die sagen, irgendwie, ja, das ist ein besonderer Zusammenhalt oder wie auch immer. In der Argumentation, also ich glaub nicht, dass man es großartig sehen wird, dass jetzt irgendwie Mannschaften schlechter spielen, dass da irgendwie weniger Emotion ist im Spiel und dadurch können sie nicht ihre Leistung abrufen. Und je nachdem, wie gut eine Mannschaft ist, wird sich auch eine Mannschaft dann entsprechend ausreden, eigentlich auch zurechtgeben, warum sie gut sind oder warum sie nicht so gut sind. Also wirklich bemerken wird man es, denke ich, nicht. Ja, und es geht ja immer noch nach dem Leistungsprinzip und es ist ja eine Chancengleichheit. Also wenn man überlegt, die haben alle die gleichen Voraussetzungen gehabt, die haben alle die gleichen Termine gehabt zum Trainingsbeginn, mehr oder weniger, plus, minus, ein paar Tage. So, also das heißt, diese Ausrede, die gilt ja dann nicht, finde ich. Die ist müßig. Es ist ja Chancengleichheit, es ist wie auch Tennis, man kann ja auch beim Fußball, manchmal hat man Pech und in der zweiten Halbzeit spielt man gegen die Sonne oder man hat ein halbes Feld voller Sonne und man kann im Torwart gar nicht richtig gucken, wie der Ball geflattert kommt. Naja, es ist halt so. Am Ende wird man immer eine Ausrede finden, warum man Schuhe verloren hat. Ne? Also das würde ich nicht gelten lassen. Okay, jetzt sagen wir auch, seitdem Effenberg bei Oerding ist, hat er jetzt jeder auch eine schlechte Vorbereitung, wie Oerding. Ist das so? Ja, hat man doch eine Chancengleichheit. Ist klar. Ja, gut, dann, wenn die Punkte von wegen für euch auch kein Problem in Anführungsstrichen darstellen, sowohl die Gesundheit der Spieler auf der einen, als auch die Möglichkeit, dass die sportliche Qualität da vielleicht leiden könnte, aufgrund jetzt der besonderen Corona-Situation, dann frage ich doch mal allgemein, wenn wir das dann von dem dritten, vom dritten Leuchtturm sozusagen nochmal beäugen wollen, nämlich das Thema Fans und wie Fans auf ihren Lieblingssport gucken. Jetzt klingt bei euch so durch, ihr habt da zumindest unter gewissen Voraussetzungen eigentlich mehr oder weniger auch Bock drauf, dass der Ball wieder rollt. Jetzt habe ich auch ganz viele Stimmen gehört, die Scheiße gucke ich mir nicht an. Geisterspiele ist nichts und ich habe auch keine Lust, mir das mehr anzuschauen. Also man hat ja auch das Gefühl, dass das Ganze nur fürs Fernsehen, also in dem Fall für Sky, nochmal umgesetzt worden ist, damit da die Kohle fließt. Oder seht ihr das anders? Also ich habe sowieso immer, wenn ich Sky gucke, habe ich sowieso den Kommentar aus. Das heißt, ich habe sowieso ein Geisterspiel. Erst seit ihr die Live-Berichterstattung macht, Lars, das Wölferadio, dann höre ich erst wieder was. Ne? Sehr gut. Da habe ich da sowieso Jahrzehnte nichts gehört, wenn Sky Live-Moderation gemacht hat. Aber jetzt mal ernst, wenn das die Fans sagt, dann darf das nur ein Fan sagen, der auch bei jedem Spiel im Stadion ist. Wenn das aber ein Fan sagt, der auf seinem Sofa sitzt und sagt, für mich gehört es auch dazu, dass das Stadion über meine 5.1-Lautsprecher also die Atmosphäre erzeugt, also der darf das nicht sagen. Das dürfen nur Leute sagen, die ins Stadion gehen. Die dürfen sich auch beschweren, wenn keine Stimmung im Stadion ist. Ob man eine Dauerkarte hat, um Bayern und Dortmund zu sehen, so ungefähr. Ja, oder sowas, genau. Aber ich kann es völlig nachvollziehen, wenn welche sagen, nee, den Mist gucke ich mir nicht an, will ich nicht oder sowas. Was einfach nur zeigt, dass eben der Fußball halt sehr emotional empfunden wird. Und das ist dann auch genau da genauso der Fall. Das heißt, manche brauchen das. Ansonsten haben sie diesen Kick nicht, den sie sonst eigentlich haben. Und von da ist es völlig legitim zu sagen, das ist ein großer Mist, will ich nicht. Ne? Kann ich mit leben. Aber es sind ja nicht nur solche Leute. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht ewig unterbrechen, tut mir leid. Aber das sind für mich die Leute, die ja dann auch bei schlechtem Wetter sagen, nee, den Scheiß gucke ich mir nicht an. Oder wenn sie zweimal ein schlechtes Spiel machen, den Scheiß gucke ich mir nicht an. Oder es ist zu kalt, oder es ist zu warm, oder es ist zu nass. Also wenn ich ein Fußballfan bin und mich freue, dass meine Mannschaft spielt, dann gucke ich es mir gerade in so einer Situation auch als Geisterspiel an. Ich habe eingangs ja gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man ein Konzept vorgelegt hätte, wo man wenigstens ein paar hundert Zuschauer oder tausend Zuschauer mit reinbekommen hätte. Das wäre möglich gewesen. Aber so ist es auch gut, dass man diese Saison jetzt zu Ende bekommt. Vielleicht, ich muss jetzt auch während des Podcasts meine Meinung ein bisschen revidieren, vielleicht einfach es zu Ende bringen, so gut es geht, und die neue Saison dann mit bisschen mehr Planungssicherheit und ein bisschen mehr Maßnahmen starten. Aber ist es nicht so, um da kurz nochmal zu ergänzen und dann nochmal nachzufragen, nehmt ihr nicht auch eine gewisse Form der Entfremdung wahr, also aufgrund dessen, wie sich auf der Fußball, die Verantwortlichen, die DFL und alles drumherum verhalten hat, also im Sinne von, wir drücken es komplett durch, wir beanspruchen eine Sonderrolle, wir gehen da einen Sonderweg und machen da ein riesiges Tamtam, nur um am Ende wenn du ja sagst, die Emotionen gehen da noch verloren, die Geisterspiele stattfinden zu lassen, um dann aus wirtschaftlichen Gründen spielen zu können, was ja so ein großer Punkt ist, auch wenn man das gerne mal ein bisschen verschleiern möchte, wird, wie Schnitzelhausen auch gesagt hat, da wartet sozusagen die gesamte Menschheit ja drauf. Ralf Rangnick hat das ja betont, dass die Bundesliga spielt, oder Karl Rummenigge, der ja jetzt gesagt hat oder schon wieder frohlockt und sich die Hände reibt, dass da Milliarden Menschen, wenn die Bundesliga als einzige Topliga wieder spielt, vorm Fernseher sitzen. Habt ihr da nehmt ihr so eine Entfremdung nicht wahr, dass ganz viele sagen, ey, ganz ehrlich Leute, das ist nicht mehr meine Bundesliga, das ist nicht mehr mein Fußball, das ist nicht mehr mein Sport? Nicht mehr als vorher. Das ist nicht überraschend, das habe ich eigentlich ja vorhin schon auch erwähnt, was auch zweite, dritte Liga angeht, dass jeder letztendlich erstmal wirtschaftliche Interessen eigentlich hat. Als Verein, oder in dem Fall muss man sagen, als Unternehmen. Ja? Aber das war vorher schon klar, es hat sich nichts geändert. Ne? Es ist halt nur ein weiteres Beispiel, dass halt so gedacht wird. Richtig, absolut. Auch wenn man sich überlegt, heute steht es gerade in den Zeitungen, ich habe nur die Überschrift gelesen, Pietro Lombardi, unser Freund da, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was der überhaupt gemacht hat, irgendwas bei RTL, verdient 1 Million Euro im Monat. Wenn so ein Mensch 12 Millionen Euro im Jahr verdient, also gefühlt so circa das 30-fache von dem, was die Frau Merkel verdient, ne? Immer so, dann fragt man sich doch ernsthaft, was denn hier los ist. Und das ist beim Fußball nichts anderes. Wenn ein Ibisevic sagt, scheiße, mir wollen sie da 12% oder 13% vom Gehalt abziehen, obwohl es um die Existenz seines Vereins geht, seiner Mitarbeiter, seiner Masseure, Merch-Verkäufer etc., weil die müssen das ja finanzieren, die haben null Einnahmen, da sieht man, dass die Entfremdung sowieso schon da ist durch diese extreme Spreizung, die sich in den letzten Jahrzehnten dargestellt hat. Das ist jetzt eine Diskussion, die ist nicht nur auf Fußball zurückzuführen, sondern generell. So, und dass man sieht, dass die Menschen auch nicht unbedingt bereit sind, freiwillig was jemand anderem zu geben, ja, dann müssen sie halt Geisterspiele machen, weil dann kriegen sie die Fernseheinnahmen, um zu überleben. Aber welcher Spieler wird denn freiwillig sagen, ja gut, ich verdiene zwar die Neuer 12 Millionen im Jahr, ja, 12 Millionen, also obwohl, der verdient so viel wie Pietro Lombardi, das muss man sich mal reinziehen. Ich gebe jetzt mal freiwillig 6 Millionen ab, macht doch keiner. Obwohl sie immer noch genug haben für die nächsten Jahrzehnte. Aber Corona hat doch die Gesellschaft verändert, hast du vorhin gesagt. Hat alles auf links gedreht. Wird das denn dann nicht dazu führen, dass sich der Fußball verändert? Frage ich mal ganz ketzerisch. Ich habe nie gesagt, dass Fußball dass Corona die Welt verändert, aber dass Corona vielleicht jeden mal wieder nach unten, also ist, die Hoffnung ist, vielleicht irgendwas bewegt, aber die Wirtschaft ist zu stark und die Interessen sind zu groß, um dass sich überhaupt was ändert. Weil wenn sich was ändert, dann es lief ja zuvor auch. Also es ist verrückt. Ich finde es diese Gerechtigkeitsgedanke und wirtschaftliche Interessen, die Diskussion, die kann man und sollte man führen. Aber in diesem Fall, ich glaube, das ist einfach nur dient dafür, dass sie überleben, die Vereine. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, der FC Bayern ist so extrem weit weg finanziell, der könnte locker die halbe Fußball-Bundesliga bis zum Ende des Jahres bezahlen. Also ohne mit der Wimper zu zucken, könnte der FC Bayern das bezahlen. Und mit Dortmund zusammen könnten die beiden Vereine die gesamte Liga noch durchfinanzieren. Könnten sie machen, außer Portokasse. Und machen sie aber nicht. So, fordern das. Also, das wird nicht passieren, dass die Bundesliga freiwillig was preisgibt. Die Bundesliga lobt sich ja auch schon eigentlich mal alle Jahre schon, dass sie ja so toll wirtschaften gegenüber den anderen Ligen. Ja? Und jetzt sprechen sie natürlich ganz viele von Existenzängsten der Vereine oder sowas. Weiß nicht, ob wirklich welche dann da über Bord gehen, welche Vereine, wenn man jetzt gar nicht spielen würde oder sowas. Glaube ich nicht unbedingt. Genauso wenig glaube ich aber auch, dass sich irgendwie nachhaltig irgendwas ändert durch diese Corona-Krise. Ne, es war schon früher nicht der Fall, wenn davon gesprochen wurde, im Fall Robert Enke zum Beispiel, dass sich da irgendwas ändern wird im Fußball. Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Auch das jetzt wird das nicht passieren. In einem Jahr sind wir genauso an der Stelle, wie wir vor einem Jahr waren. Ja, das glaube ich leider auch. Dann stelle ich genau zum Schluss diese Frage. Genau zum Schluss diese Frage. Könnt ihr beide einmal noch mal kurz darauf antworten? Muss sich der Fußball nicht durch Corona eigentlich verändern? Und ich ergänze, um nicht noch größeren Schaden zu nehmen, als was das Virus vielleicht angerichtet hat bisher. Was für ein Schaden, zum einen, was für ein Schaden hat Corona jetzt speziell beim Fußball? Also natürlich, die Maßnahmen, die durch Corona eingeleitet wurden, durch die Regierungen, haben dem Fußball geschadet. Aber nichts, also nur die Maßnahmen, die veranlasst wurden. Aber diese Spreizung, diese Gerechtigkeitsdiskussion, und dann kommen wir wieder mit Tradition und diesem Gehen. Sind wir doch mal ehrlich, ein Schalke 04 ist wirklich einer Kippe zur Insolvenz. Und jetzt haben die Traditionalisten den Beweis dafür, dass Tradition und aber mit komischen Geschäftsgebaren halt einfach zu einem Absturz führt. Also, oder unabhängig von der Tradition. Wenn ich meinen Verein nicht richtig führe, dann habe ich keine Möglichkeit, in solchen Phasen auch mal zu überleben. Oder wenn ich aber auf Kante genäht bin. Und da kann man ja wiederum, ja, das da auch in Frage stellen, wieso solche Vereine dann innerhalb von so einer Sache jetzt, 6 Wochen Pause, dann plötzlich schon in der Existenz, an der Existenz nahen. Also muss sich der Fußball verändern durch Corona, ja oder nein? Ja. Sebastian? Er sollte sich verändern. Sebastian? Der Fußball muss sich verändern, würde aber nicht. Richtig. Er sollte sich verändern. Es sollten nur noch Traditionsclubs geben wie wir von 1945 mit so einem Arbeitgebern wie wir. Schön. Dann haben wir eine solide Basis, weil dann gibt es eine Gewinnrückführung und eine Verlustrückführung. Und dann kann der große Arbeitgeber, wie in unserem Fall, wenn wir mal in De Bruyne für 100 Millionen verkaufen oder 90 Millionen, dann müssen wir halt diese Gewinne an den Konzern abgeben. Und wenn wir so eine Verluste schreiben wie dieses Jahr, dann kann der große Konzern das auch mal tragen. Also englische Verhältnisse. Ausgleicht. Bitte? Englische Verhältnisse. Ja, wenn sie stabil sind, ist es besser als andere Verhältnisse, die unstabil sind. Oh, ich glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt, weil alleine über dieses Thema, da könnten wir, glaube ich, nochmal eine weitere Sondersendung machen. Englische Verhältnisse in der Bundesliga, Vor- und Nachteile sozusagen, weil ja natürlich einer der Punkte ist, die vielleicht auch oder immer wieder in der Diskussion sind, aufgrund der Erfahrung mit Corona sogar die 50+1 Regel abzuschaffen in Deutschland. Aber wie gesagt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Der VfL Podcast. Ja, wir sind am Ende der Wölferradio-Sondersendung in Anführungsstrichen oder Spezials zum Bundesliga-Start. wenn am Samstag um 15.30 Uhr wieder der Ball rollt, der VfL gegen Augsburg antreten muss oder in Augsburg, da werden wir natürlich alle oder ganz Fußball-Deutschland oder darüber hinaus vielleicht sogar werden wir mit sehr, sehr großem Augenmerk drauf schauen, glaube ich, was dann am Ende auch bei rauskommt und das nicht nur sportlich, sondern tatsächlich dann auch rundum passieren wird. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen, die heute mit dabei waren und diese Aspekte mit mir diskutiert haben. Zum einen Wolfsblock-User Wolle Grün. Danke, Lenny, für die Einladung. Und Wolfsblock-User Schnitzelaus war auch mit dabei. Ja, war sehr schön. Dankeschön für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. War ja auch durchaus kontrovers. Die Tonverzögerungen, wir haben natürlich den Abstand eingehalten und uns per Skype verabredet. Die bitte ich zu entschuldigen an dieser Stelle. Deswegen kann es sein, dass man sich da mal öfter ins Wort gefallen ist, was da mit diesem zeitlichen Versatz zu tun hat, als wie wir ihr es ja vielleicht bei Wölferadio auch gewohnt seid, dann auch, ja, ich sag mal, im persönlichen Gespräch ein bisschen ja geschmeidiger dann auch miteinander kommunizieren kann. Aber das ist nun mal auch der Effekt, den die Corona-Krise auf uns alle hat. Ja, zwei Sachen habe ich noch auf dem Herzen, die ich gerne loswerden möchte. Zum einen, ja, sind wir am Start, tatsächlich wieder am Samstag, Wölferadio Arena Live. Wir werden das Geisterspiel kommentieren für den VfL Wolfsburg und zwar aus Wolfsburg. Also wir dürfen nicht im Stadion sein in Augsburg, wir sind nicht im Stadion in Augsburg, aber werden euch natürlich trotzdem durch die grün-weiße Brille alles mitliefern, was dann auch tatsächlich ja uns dann aus Augsburg erreicht und werden dann natürlich in gewohnter Manier ja durch die grün-weiße Brille das Ganze kommentieren. André Vogt und ich werden das Ganze natürlich zumindest versuchen. Für uns auch eine ungewohnte Situation, aber da schauen wir mal, wie wir das am besten dann auch bewerkstelligen. Ja, und das zweite Stichwort Corona und Fußball, die Eigenwerbung kann ich natürlich nicht sausen lassen hier im Wölferadio. Wer das gerne noch ein bisschen vertiefen möchte, das Thema, ich habe darüber ein Buch geschrieben. Ne, wir stellen fest, was wirklich zählt, heißt es. So wie Corona unseren Fußball verändert, schon als E-Book erhältlich, demnächst auch in gedruckter Version, im gut sortierten Buchhandel, möchte ich mal sagen. Und ja, wer das gerne möchte, zeichnet sozusagen den Weg der Corona-Krise und den Einfluss auf ja, den Fußball in den letzten Wochen und Monaten nach. Spannendes Buchprojekt da, fand ich sehr, sehr stark da, dass der Verlag auf mich zugekommen ist, um das Ganze dann schreiben zu dürfen. Wer da Interesse dran hat, immer gerne natürlich. Und ja, dann hat der Lenny auch genug gequatscht für heute, sind wir durch. Und ja, ich hoffe, ihr kommt weiter gesund durch den Mai und wünsche euch alles Gute. Und ihr wisst ja, was ich sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. nur der VfL.